will mich nicht mehr ständig so schändlich hintergehen. Ich will ganz lichtbeständig dem Sturm ins Auge sehen. Oh ja, das will ich. Das will ich überstehen. Oh ja, den will ich. Den Weg, den will ich gehen. Ich will mich nicht mehr länger begnügen mit dem Schein. Ich krieche aus dem Zwinger und nie wieder hinein. Oh ja, das will ich. Das will ich überstehen. Oh ja, den will ich. Den Weg, den will ich gehen. Ich brech aus dem Leichenhaus. Ich steig aus, ich treib des Weiten aus. Ich brech aus dem Leichenhaus. Ich steig aus, ich treib des Weiten aus. Ich steig aus, ja, ich steig aus. Nicht mehr lebendig elendig zugrunde gehen. Lieber werd ich unanständig zwischen allen Stühlen stehen. Oh ja, das will ich. Das will ich überstehen. Oh ja, den will ich. Den Weg, den will ich gehen. Ich will mich nicht mehr beugen vor diesem fiebrigen System. Ich will hier und jetzt bezeugen, ab heute werde ich unbequem. Oh ja, das will ich. Das will ich überstehen. Oh ja, den will ich. Den Weg, den will ich gehen. Ich brech aus dem Leichenhaus. Ich steig aus, ich treib des Weiten aus. Ich brech aus dem Leichenhaus. Ich steig aus, ich treib des Weiten aus. Ich steig aus.